Schnick, schnack, exklusiv. Ja. Schnickschnackerinnen und Schnickschnacker. Hier ist der Weber und der Hilgert von der Redaktion Schnickschnack. So, wir wollten euch nur mal auf diesem Wege ganz exklusiv unsere besten Neujahrswünsche überreichen. Genau, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst's krachen, aber nicht zu arg, ja? Sonst hat man am ersten gleich wieder einen dummen Kopf. Ja, genau, ja. Chris. Genau. Ja, wo genau, feierst du denn? Ich feiere in Allerbronn. Und da lässt es krachen. In dieser kleinen Siedlung. Was ist eine kleine Siedlung? Da wohnt doch kein Schwein. Also Schwein vielleicht schon, vielleicht mehr Schweine als Menschen. Ne? Wo feierst denn du überhaupt? Ja, ich feiere halt auch. Ich feiere ganz groß, in großen Stile feiere ich. Ja, und wo? Ja, ich feiere in Fernabrünst. Wo feierst du? Ja, in Fernabrünst, kennst du das nicht? Ist das im Osten oder nein, so? Nein, das ist nicht. Das ist hier ganz in der Nähe. Gott verdammt, ich dir. Das ist bei Vinzenzenbronn. Kennst du Vinzenzenbronn? Nee, kenn ich nicht. Auch nicht? Nee. Das ist ja, wie kommst du denn da hin? Da komme ich mit dem Auto hin, logischerweise. Ja. Naja, also ihr habt bestimmt... ja, ob ihr jetzt in New York, in Berlin oder in Fernabrünst oder sonst wo feiert. Im Endeffekt gleich. Um 0 Uhr wird angestoßen. Genau, habt Spaß. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, ja? Genau, es ist manchmal einfach auch wichtig im Leben, jemanden zu haben, der einem zuhört. Einfach nur zuhört und den Mund hält. Das habt ihr gemacht, das habt ihr liebe gemacht. Schnickschnackerinnen und Schnickschnacker. Den Mund müsst ihr nicht halten, ihr könnt auch gerne eure Meinung zur Sendung gerne kundtun uns auf Facebook. Ne? Wisst ihr ja hier gleich vor Ort und wir werden dann auch reagieren und... Ja, genau. Wir also bei Lob, freuen wir uns. Und bei Kritik, das kommt dann im Mülleimer. Da reagieren wir dann auch. Okay. Ja, Chris, jetzt wenn wir schon mal auf Facebook exklusiv unterwegs sind, könnten wir doch gleich kurz unsere Sendung Schnickschnack statt Böller, könnten wir doch eigentlich mal vorstellen. Genau, Schnickschnack statt Böller, das ist das Motto der nächsten Sendung und die nächste Sendung ist am 3. Januar, Freitag, 3. Januar von 18 bis 19 Uhr. Und was haben wir denn wieder alles aus dem Hut gezaubert, Andreas? Ja, also wir haben Kultur, wir waren in der Kunsthalle. Muss euch nicht abschrecken, also. Nö. Forever Young heißt die Ausstellung. Ich denke, die ist genießbar für jeden. Ja, also da haben wir einen kleinen Bericht drüber gemacht für euch. Und dann haben wir uns um so kleine Massmenschen gekümmert. Also ob sie klein sind, wissen wir nicht. Also wir haben zumindest ein Telefon. Wir haben telefoniert mit einem... Wolfgang Burger heißt der. Der will bei der ersten Zivilisation auf dem Mars dabei sein. Ja, ganz interessantes Thema. Und wir haben einen Schnickschnack fränkischen Jahresrückblick, fränkisch und zum Teil national und international. Wir haben das Jahr 2013 für euch einmal auf vielleicht witzige Art und Weise Revue passieren lassen. Chris, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Und einer darf natürlich nicht fehlen, das ist unser... Waldeneistige. Und der hat diesen Monat das Blusenwunder Nummer 1 entdeckt. Ja, der hat ein Blusenwunder erlebt, der Walter. Also wie gesagt, die Sendung ist am 3.1. von 18 bis 19 Uhr. Und wir wünschen euch einen guten Rutsch. Macht's gut, passt gut auf euch auf und wäre schön, wenn ihr uns treu bleibt. Ja genau, wenn ihr uns treu bleibt und wenn ihr wieder zuhört. Tschüss. Tschüss. Wir gehen jetzt mal. Tschüss. Ihr könnt ja noch hier warten, bis die Sendung anfängt.